und stecke deine Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von Übelbefallen heraus. Dies zählt zu 9 Zeichen, gerichtet an Pharaon und sein Volk. Gewiss, sie sind ein Volk von Frevlern.